Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht gibt's knapp 2 Stunden mit Musik von dem britischen Songschreiber, Sänger, Gitarristen und Dichter Roy Harper. Hats off to Roy Harper ist das Motto in Anlehnung an den gleichnamigen Song von Led Zeppelin. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. Once I was another's lover, now I am my own. Trying to call myself a brother, living here alone. Maybe if you came to see me, wishing I wasn't so blind, sitting here thinking to be free. Maybe we'd all change our Als dieser Song von Roy Harper das erste Mal veröffentlicht wurde, hatte er den Titel Living Here Alone. Ende 1971 war das. Der Song wurde auf der Compilation Harvest Bag veröffentlicht, als Vorgeschmack auf ein neues Roy Harper Album. Der Wohlklang der Musik, ein paar aufgeschnappte Textzeilen und der Titel Living Here Alone können einen oder eine vermuten lassen, dass es sich hierbei um ein leicht melancholisches Liebeslied handelt. Das neue Roy Harper Album mit diesem Song erschien dann erst 1973. Life Mask heißt es. Der Song hatte nun einen neuen Titel, South Africa. Ein Liebeslied nennt Roy Harper es auch, allerdings an ein Land und zwar an ein Land, das damals vom weißen Apartheid-Regime geplagt wurde, Südafrika eben. In seiner Sammlung mit Songtexten schreibt Harper dazu: Tausende von uns demonstrierten damals für Gleichheit in Südafrika, das Übliche eben. Jeder sprach auf seine Art. Ich wollte lieber ein Liebeslied als ein Hasslied schreiben. Ich habe versucht, das Thema mit Sorgfalt zu behandeln, im Blick auf eine Zukunft, in der sich die weiße Hierarchie vielleicht überreden lässt, die Apartheid aufzugeben. Soweit Roy Harper über seinen Song South Africa. Einige Zeilen und Bilder daraus erklärt er auch in seinem Songbuch. Die Zeile »Once I was another's lover, now I am my own« spielt zum Beispiel auf den Verlust der Commonwealth-Mitgliedschaft an. Aufgrund seiner rassistischen Politik musste Südafrika 1961 die Staatengemeinschaft unter britischer Krone verlassen. Im nächsten Song von Roy Harper wird mit wenigen warmen Worten ein Familienidyll im Norden Englands gezeichnet. Der kleine Sohn des Paares hat einen regen Geist, beim Lagerfeuer im Schnee singt der Vater dem Jungen ein altes Lied vor und die wunderschöne Mutter wäscht ihm die Augen mit den schönen Himmelssternen. Die letzte Strophe sieht den Vater auf Reise gehen, mit dem Versprechen, bald wiederzukommen. Roy Harper fühlt sich bei diesem Lied immer an seine erste Frau Mosey und seinen Sohn Nick erinnert. Wenn du wirklich jemanden liebst, schreibt Harper, dann ist das bedingungslos, selbst wenn man vielleicht verschiedene Lebenswege gehen muss. Auf der Leinwand meines Lebens stehen meine erste Frau und mein Sohn im Zentrum und im Vordergrund. Roy Harper, 1970, Song of the Ages. As a house on a hillside, in a picture book, where he stands with his mother, as I stop to look, he's a child of the North. With his long golden hair and his mind running wild, in the snow the campfire, where the nights are long, you can hear his big daddy sing a very old song. And his mind was a beautiful day. Washes his eyes with the fair stars above. Song of the ages. Song of the ages. A ship set for sailing the rolling sea. There's a little hand waving goodbye to me. Farewell. Once, I'll see you soon. I'll be laughing along to see some old afternoon. We'll be right back. 28. Some other fellas. 26. You know. Das waren die letzten beiden Nummern aus dem vierten Album von Roy Harper, Flat, Baroque and Berserk. Genauso hart ließ Roy Harper die stilistischen Gegensätze aufeinanderprallen. Als vorletzte Nummer des Albums ein zärtliches Tondenkmal mit Harfe für seine erste Frau und seinen Sohn Nick, Song of the Ages heißt der Song, und danach eine hemmungslose Psychedelic-Rock-Nummer mit The Nice als Backingband. Hell's Angels heißt diese Nummer. Beide Songs wurden, wie gesagt, auf dem Album Flat Baroque and Berserk veröffentlicht. 1970 war das. Eine Zeit lang habe es ihm viel Spaß gemacht, erzählte Harper einmal, das letzte Stück einer neuen Platte bewusst ganz aus dem Rahmen fallen zu lassen. Das nächste Stück von Roy Harper fällt zwar auch aus dem Rahmen, aber das schon zu Beginn der zweiten LP-Seite. Im Text geht es um das Gassigehen und dessen Folgen. Der Hund hätte sich sonst aus den Passanten nie etwas gemacht, bis dann eines Tages ein dicker Polizist auftauchte und ausgerechnet dem biss er ins Bein. Und da Herrchen dem Hund den Namen Some Control gegeben hat, kann ein wunderbares Sprachspiel entstehen. »Was tun Sie da?« flüsterte der humpelnde Polizist. »I'm exercising some control«, was auch so viel heißen kann wie »Ich kontrolliere nur ein bisschen«. I got a dog, he's like a two-ton frog. I call him Some Control. Yesterday I took him for his walk, he's in the park, he's a beautiful thundering soul. At first he never took a fancy to anyone passing by, till a big fat cop came into his sights and he had to know the reason why. So he took his little piece out of the gentleman's leg, and the gentleman was so surprised. And limping up to me he whispered quietly, "What are you playing at?" "I'm exercising some control," I said. Exercising some control. Exercising some control. When I awoke I gave myself a poke to make sure that I was still alive. I noticed I was standing in a courtroom with a judge, so I thought I'd better show him how to jive. As I was freaking out with me fancy, the judge said, "Give us a kiss." I said, "Oh dear, that's a little bit queer. I think I'll have to give this one a miss." But just as I was planning on a trip to the moon in me everlasting rubber john, he said, "Okay, Mutton Jeff, it's no good acting deaf. Find 20 quid, you creep, for exercising some control. Exercising some control. Exercising some control." Underneath the washing powder headlines, we'll meet at 9:10. You can do a clock dance on the top of my ship party. I don't care no more about exercising some control. Swimming in the tadpole bowl whilst drinking in the tadpole bowl, leaking in the tadpole bowl, exercising some control. But he's sleeping, aging raver, part-time shaver, aging raver. A streets in the morning. Daydreams are for me, but he's sleeping. Paging river, part-time shaver. Paging river. He's a young version of a face upon a picture inside an antique locket. Staggering around outside of time, inside the candy of a bottle in his pocket. He's no idea which way the sun has gone. Hyde Park Corner on Sunday, and Whitehall's a terribly good place to sit, and New Key's a good beach lighter, and dry in the sun and sing trouble in mind 50 times in between every trip. Paging river, part-time shaver. Paging river. Party at midnight, Waterloo station, everyone smiling. Toilet and a bidet in the rose. In Wimpole Street, hormone like an ocean never drains. The seesaw city of London, the jigsaw puzzle of light, the flashing elastic confusion of all that's been done, the reasons for doing that all disappeared in the night. Paging river, part-time shaver. Paging river, dog and saver. Paging river, sunshine and craver. On your poster. Hats off to Roy Harper heißt die heutige Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Roy Harper wurde im Juni dieses Jahres 70 Jahre alt. Am 5. November hat er in der Queen Elizabeth Hall in London ein vielbeachtetes Jubiläumskonzert gegeben mit unter anderem Joanna Newsom als Gast. Alle seine Alben sind auf seinem eigenen Label Science Friction Records erhältlich. Zurzeit werden sie auch als Downloads zugänglich gemacht. Seit vor etwa 5 Jahren 40 Jahre jüngere Musikerinnen und Musiker wie Joanna Newsom oder die Fleet Foxes anfangen, sein Lob zu singen, gibt es so etwas wie eine Roy Harper-Renaissance. Musikalisch aktiv ist er ja bis heute geblieben. Sogar ein neues Album scheint denkbar, erzählte er zumindest im Londoner Guardian neulich. Das war gerade eine Roy Harper-Trilogie aus seinen ersten 3 Platten mit Songs, die eher untypisch für sein Oeuvre sind. Gerade eben der Song mit der Garagenband-Orgel kam von seinem Debütalbum Sophisticated Beggar aus dem Jahr 1967. Als er die LP aufnahm, war er 25 Jahre alt. Mr. Station Master heißt der Song, eine Satire über die frostige Atmosphäre auf einem britischen Bahnhof. Los ging's mit Roy Harpers Version von britischer Music-Hall-Kultur oder, wie er es formulierte, George Formby on Dope. Exercising Some Control heißt dieser Song, veröffentlicht auf Harpers 3. Album Folk Joke Opus aus dem Jahr 1969. Und danach gab es dann einen Song von Album Nummer 2, Come Out Fighting, Gengis Smith, ebenfalls aus dem Jahr 1967. Der Titelheld des Songs ist ein alternder Nichtstuer und Partygänger, Aging Raver. Der Song ist in den unübersetzbaren Worten Roy Harpers A General Piss Take with Self-Mockery in the Chorus. The composer of life has arrived with his wife as composed as a cup of tea. He composes his toes as he blows out his nose in a line with eternity. And the swallows swoop across the waterfall of dreamy dawning. Diamonds in the dew on emeralds of morning. Thank you. I was taking the air one sunny evening, watching everything being happy. In a fire, the restless sun was turning. In my body, the pages of my and I saw them all soaring past, from the first to the very last, through the surging crests of the waves of a memory made from them all by everyone. Yesterday's laughing, loving round my head. I remember the times when I was. What a beautiful sunset sky. Pleading words, burning eyes, and dripping heartache. Scorching fury of youth that fills me yet. But as sweet as these memories are, there as near as the farthest star, just a daydream away, sheltered by some nearest far. What a sky, laughing, loving round my head. What's her name? She's a lovely piece of woman. Flowing hair in the earth. Well, I think I'll sit down and use the sunset as a time ship to travel through my head. And I'll wander just where I please through my wallowing dreams with ease. And the cows can come home and go out again, and I'll still be here after pancake doomsday. What a beautiful rambling mess we live. Das war noch einmal eine Seite von Roy Harpers Musik jenseits von Schlagzeug und Elektrik. Zwei Miniaturen mit exquisiter Instrumentation von seinem zweiten und dritten Album. Zuerst gab's von Folk Joke Opus aus dem Jahr 69 ein Lied über den Komponisten des Lebens, Composer of Life. Und gerade eben der zweite Song, das war In a Beautiful Rambling Mess, ein Song, den Harper einer jungen Frau widmete. Ihren Vornamen verrät Harper nach all den langen Jahren den Lesern seines Songbuchs The Passions of Great Fortune. Der Song In a Beautiful Rambling Mess erschien 1967 auf dem Album Come Out Fighting Genghis Smith. Das wunderschöne Orchesterarrangement schrieb hier Keith Mansfield. Ein gefragter Filmmusikkomponist und Arrangeur, er schrieb zum Beispiel das Orchesterarrangement für den Love Affair-Hit Everlasting Love. In jüngerer Vergangenheit wurde Mansfields Musik unter anderem von Danger Mouse und Madlib gesampelt. Hier ist Musik von Roy Harpers fünftem Soloalbum Stormcock, heißt es. Zweiter Gitarrist neben Harper ist der Jimmy Page. Thank you. along the ancient wastes, the thin reflections spin that gather all the times and tides at once we love within, that build the edges round the shrouds that cloud the setting sun, and carry us to other days, another days to one, and fold the single stillness of the mirror that is made by each and every one of all the colors in a shade. Inside each eye is sitting like the sword inside the blade, longs for once upon a chance to open love's cascade. For here we stand, hand to hand, try to tell me with consternation that you have found me a brand new lock, and you try to warn me that there's only one combination. One new sling, the same old rock, there is a famous straggler stood on the edge of time, not feel the pain. He multiplied the mystery with utterance sublime, and crossed his heart for those who died insane. His friend, a restless mouthpiece, 7,000 years of age, trance to flash a face to shape his ways. Everlasting light is burning bright inside his cage. He's only got to breathe to fan the blaze. Such a groove to have him here on board her ladyship, the man who makes his living out of bed. Such a gas to see him flying through his ceaseless lip. One day, someday, soon he'd lose his head. And withering in the the galleries with eyes fixed on the door. Oh, who and you and me, and thanks a lot. And those who see but cannot stand to walk on any floor, for fear that good is something bad is not. But loud and clear is the call in black and white across your wall. And damn it all, man, can't you see? Consternation, that you have found me a brand new love, and you tried to warn me that there's only one combination. Die einzige positive Erinnerung an seine Schulzeit verbindet Roy Harper mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, die oder der ihm John Keats' langes Gedichtepos Endymion nahegebracht hatte. Keats' Gedicht ist ca. 4000 Zeilen lang. Roy Harper hat seit seiner zweiten Platte immer wieder Stücke veröffentlicht, die mitunter eine halbe oder ganze LP-Seite lang dauern. Keats' Gedichtepos und die langen Improvisationen der Jazzmusiker hat Harper einmal als Inspirationsquellen seiner eigenen Long Songs genannt. Gerade eben, das war The Same Old Rock von seinem 71er Album Stormcock. Stormcock wird heutzutage als inspirierendes Schlüsselwerk von Musikerinnen und Musikern wie Joanna Newsom, Bonnie Prince Billy oder den Fleet Foxes gepriesen. Vor 40 Jahren war die sogenannte Underground-Plattenfirma Harvest von Stormcock enttäuscht. Nur 4 überlange Songs waren auf der Platte, nichts, was sich als Single vermarkten ließe. Reklame wurde für die Platte kaum gemacht, die Platte verkaufte sich nicht besonders. Harper war sehr stolz auf Stormcock und die damalige Ignoranz sticht ihn noch heute. Noch niederschmetternder als der kommerzielle Misserfolg dieser Platte war wenig später die Diagnose einer damals unheilbar scheinenden Blutkrankheit. Etwa 7 Jahre gaben ihm die Ärzte damals noch. Besonders das Album Life Mask von 1973 entstand im Schatten dieser Diagnose. Gott sei Dank erwies sich die Diagnose unheilbar als falsch. Roy Harper konnte im Juni dieses Jahres seinen 70. Geburtstag feiern. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Roy Harper geht so langsam zu Ende. Gleich gibt's hier im Deutschlandfunk die 2-Uhr-Nachrichten. Bis dahin noch eine besonders elektrisierende Version von Roy Harpers Highway Blues von seinem 74er Live-Album Flashes from the Archives of Oblivion. Corner.